Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Und hier beginnt ein neues Niemandsland, das letzte im alten Jahr 2022. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie herzlich willkommen. Winter im Niemandsland. Der Winter ist da und zum Einstimmen gibt es ein wunderschönes Winterlied von Ulla Meinecke. Ich saß auf deinem Auto nachts um 2:30 auf dem Kofferraum. Das war im Winter, fast schon Ende Januar, doch eigentlich froh ich kaum. Wir hätten auch zu mir raufgehen können, doch das wär nicht dasselbe gewesen. Im Winter draußen für dich Gitarre spielen, das ist so wie Märchen vorlesen. Denn für dich tu ich fast alles, sogar mich extrem erkälten. Oder am zweiten Weihnachtsfeiertag im Garten deiner Eltern mit dir zelten. Oder weißt du noch, als wir in Dänemark waren? Um überhaupt dahin zu kommen, mussten wir 1,5 Tage fahren. Und 5 Minuten nach Silvester, das weiß ich noch, als wär's gestern, da haben wir uns ganz schön lange angeschaut und dann lagen wir in den Dünen mit ner Gänsehaut. Einen chronischen Husten hab ich seitdem, doch trotzdem war's unheimlich schön. Denn für dich tu ich fast alles sogar, mich extrem erkälten, oder am zweiten Weihnachtsfeiertag im Garten deiner Eltern mit dir zelten. Ich schenk dir nach und nach meine Gesundheit, wenn du willst, weil du dich auch bei unter 0 Grad so fürchterlich toll anfühlst. Denn für dich tu ich fast alles sogar, mich extrem erkälten, oder am zweiten Weihnachtsfeiertag im Garten deiner Eltern mit dir zelten. El meo carré, es fosc y tort, te guste port, in nom de poeta. Meine Straße ist dunkel und krumm, sie schmeckt nach Hafen, heißt nach einem Dichter. Estretti brut, fa olor de gent, i te balcons plens, de roba estessa. Sie ist eng und schmutzig, riecht nach Menschen, und auf den Balkons hängt die Wäsche. El meo carré, no baldos ralz, son sent portals, trancazza trossus. Meine Straße ist nichts wert, 100 zerfallene Hauseingänge. I una font, on vanna beura, infans i gats, coloms i gossus. Und ein Brunnen, daraus trinken Kinder und Katzen, Tauben und Hunde. Es un racó, on mai entra el sol, un carré cals vol, el meo carré, te cinc fanals. Es ist ein Winkel, wohin nie die Sonne kommt. Irgendeine Straße, in meiner Straße, stehen 5 Laternen. Perché el chavals, jancin pedrades, i a una pension, i tres forns de pa. In meiner Straße stehen 5 Laternen, damit die Kinder mit Steinen danach werfen. Es gibt eine Pension und 3 Bäckereien. I un bar, a cada cantonada. Und eine Kneipe an jeder Ecke. El meo carré, es scendareu. Che pensa i beu, che suau i mencia. Meine Straße ist für Leute von überall her, die schuften und trinken. I es jeben am pel primer sol, i van al futbol cada diumenge. Schwitzen und essen, die mit dem ersten Sonnenstrahl aufstehen und jeden Sonntag zum Fußball gehen. O a fer un domino am vi. El meo carrer es un infant. oder zu einem Domino mit Wein. Meine Straße ist ein Kind. Keba berenant, pa ampoli isukra, ishuga adaus, yakabal fort. Das Brot mit Öl und Zucker ist, und Würfel spielt, und Reiterkampf. Michpo, michbord, escola y cuca, el meo carré del baribash. Teils sanft, teils wild, Musterknabe und Rüpel, meine Straße im unteren Viertel. Bio a calash, de les baldufas, am patassons, il album Nestlé. Lebt in der Kiste mit altem Spielzeug, zwischen Pappfiguren und Nestle-Album. I el strossus d'una vella estufa, i a poc sem fa malbé, el meo carré. Und mit Resten von einem alten Ofen, und Stück für Stück geht sie kaputt, meine Straße. Juan Manuel Serrat. Al meu carrer és fosc i tort, té gust de port i nom de poeta, estret i brut fa olor de gent. I té els balcons plens de roba estesa. Al meu carrer no val d'orrals, són 100 portals trencats a trossos i una font on van a veure infants i gats, coloms i gos. És un racó on mai no entra el sol. Un carrer qualsevol. El meu carrer té 5 fanals perquè els xavals llencin pedrades. Hi ha una pensió i 3 forns de pa i un bar a cada cantonada. Al meu carrer és gent d'arreu que penca i beu, que sua i menja i es lleva a sol i va al futbol cada diumenge o a fer esparrany al volantí o a fer un dominó amb mi. El meu carrer és un infant que va berenant pa amb oli i sucre i juga a daus i a cavall fort, mig bo, mig bord, escolar i cuca. Al meu carrer del barri baix viu el calaix de les baldufes amb patacons i l'àlbum Nestlé i els trossos d'una vella estufa i a poc se'n fa malbé el meu carrer. Wunderschönes Lied über die Kindheit, gesungen von Juan Manuel Serrat, der jetzt gerade seine Abschiedstournee gibt. Vielleicht eine kleine Anmerkung. Die Nestle-Klebebildchen, El Album Nestlé, das waren damals in den Kakao-Paketen so Klebesammelbildchen, die die Kinder in ein Album einklebten. Musik. Der große Meister des katalanischen und spanischen Chansons, Joan Manuel Serrat, ist gerade auf Abschiedstournee und das Land liegt ihm zu Füßen. Serrat, Poet, Troubadour, Liedermacher, Cantautor, hat hier den Beinamen als Komponist der Filmmusik unseres Lebens. Seine Lieder gelten als die sogenannte Banda Sonora de Nuestra Vida, der Soundtrack unseres Lebens, also wie gesagt. Viele seiner Lieder sind Hymnen geworden, entweder einer Generation, einer Epoche oder eines Lebensgefühls, etwa das Lied Mediterraneo. In una nube de algodón dulce espera el... 50 Jahre Bühne und Studio haben Serrat und seine unverwechselbaren Lieder zu einem musikalischen Giganten gemacht. Am 27. Dezember 1943 in der Straße Calle de Poeta Cabanch, Nummer 95 im Viertel Poblesec geboren, wird Serrat nächste Woche 79 Jahre alt. Nach seiner Welttournee, die ihn unter anderem nach Südamerika und New York geführt hat, wird er nun noch 3 Konzertabende hier in Barcelona geben, im Palau Sant Jordi. Das erste am 23. Dezember und dann ist endgültig Schluss mit der Bühne. Al tordillo de madera, olvídese. Man braucht nicht zu erwähnen, dass die Konzerte seit Monaten ausverkauft sind. Serrat ist nicht irgendein Liedermacher bzw. Sänger. Serrat ist der Sänger. Montese. Und der glückliche Umstand ist bei ihm gegeben, dass seine Musik und seine Lebensführung, um es mal so auszudrücken, kohärent, korrekt, menschlich und politisch vorbildlich sind. No se sorprenda si al girar la luna le hace un guiño. 1968 wurde er zum Vertreter Spaniens beim Eurovision Festival ernannt bzw. gewählt. Doch Serrat weigerte sich, dort aufzutreten, wenn er nicht auf Katalanisch singen durfte. Er durfte nicht, er trat nicht auf. Das war während der frankistischen Diktatur. 1975 protestierte Serrat von Mexiko aus gegen die Hinrichtung von 5 Antifrankisten. Mein absoluter Abscheu gegen die Todesstrafe und die offizielle Gewalt in Spanien, erklärte Serrat. Claire será más azul y la noche más corta. 1978 heiratet er Candela Tifón. 2 Töchter kommen. 1984 veröffentlicht Serrat das Album Verwind Ansch, Geding Wind Ansch. Vor 20 Jahren war ich schon 20 Jahre alt. 1985 die Platte El Sur también existe. Der Süden existiert auch, mit vertonten Gedichten des uruguayischen Dichters Mario Benedetti. 2021 kündigt Serrat seinen Bühnenrücktritt an mit einer Abschiedstournee 2022, die jetzt gerade hier in der gräflichen Hauptstadt Barcelona ausläuft. Titel: Das Laster zu singen, El Vicio de Cantar. Ohne Utopien bist du dem Willen der Mächtigen ausgeliefert, die in jedem Moment entscheiden, was geschehen soll. Du bist dann in ihren Händen. Juan Manuel Serrat, 1991, als er sein Album Utopia herausbringt. Aus seiner Sympathie für die PSOE, die Sozialistische Partei Spaniens, hat Serrat nie ein Hehl gemacht. Sie aber auch nicht ständig propagiert. 2003 verzichtete er auf einen offiziellen Posten, den ihm der damalige sozialistische Präsident Kataloniens, Pascal Maragall, anbot. Er sollte Conseller de Cultura werden, also, sagen wir mal, Kulturminister der autonomen Region Katalonien. Mit knapp 20 Jahren unterstützte Serrat die Liederbewegung La Nova Cançó, die das Katalanisch als Sprache propagierte und gegen die frankistische Diktatur protestierte. Mit 24 verweigerte Serrat sich dann, wie gesagt, dem Regime und trat nicht beim Eurovisionsfestival auf. Serrat hat immer wieder politische Erklärungen abgegeben. 1975 eine Protestnote gegen die Hinrichtung der 5 Frapp- und ETA-Aktivisten durch das Franco-Regime. Was er da sagte, war, sagen wir mal, eine Grundsatzpositionierung des Künstlers in der Gesellschaft. Er sagte, ich bin Künstler des Volkes, Artista Popular. Popular heißt natürlich auch populär, das heißt beliebt. Wenn ich so etwas erreicht habe, ist es dank der Leute und dank des Volkes. Aller derer, die meine Lieder hören, die meine Platten kaufen, die in meine Konzerte kommen. Und wenn diese Menschen Probleme bekommen, bekomme auch ich sie. Ich verstecke mich nicht. Ich will bei diesen Dingen nützlich sein, in ihrem Dienst stehen. 1977 hatte Serrat hiermit die soziale Verantwortlichkeit des Künstlers und seine politische Verantwortung definiert. Über das illegale Referendum in Katalonien am 1. Oktober 2017, während des sogenannten Prozess, äußerte Serrat sich stets mit Kritik und Solidarität zugleich. Er warf den Verantwortlichen des Prozess fehlende Transparenz und Repräsentanz vor. Doch kritisierte er auch heftig die damals herrschende rechte PP für das Geschehen und ihre Politik des Kleinredens des sogenannten Katalonien-Konflikts. Aus dem harten Kern des Separatismus wurde Serrat prompt beschimpft, als Knecht der Spanier und Faschist. Ja, er, der Antifaschist, wurde als Faschist beschimpft. Serrat besuchte verschiedene Separatistenführer im Gefängnis, unter anderem Herrn Raúl Romeva, mit dessen Vater Serrat befreundet ist. Serrat sprach sich klar gegen die Gefängnisstrafen der Separatistenpolitiker aus und bezeichnete die Repression als inútil e injusto, als nutzlos und ungerecht. Ich persönlich hörte Juan Manuel Serrat zum ersten Mal, als ich mit 22 Jahren an einem Wintermorgen in einer Wohnung in Barcelona erwachte, ich war zu Besuch hier, und mein Wohngenosse auf dem Plattenspieler die Scheibe Para Vivir aufgelegt hatte. Nie werde ich diese Lieder vergessen, die mir an jenem sonnigen Dezembermorgen in den Kopf drangen. Es war ab diesem Moment, neben Bob Dylan, den Beatles, Stones und Bab, auch der Soundtrack meines Lebens. Und hier das Lied Mediterraneo, Mittelmeer. Wie man hört, die Orchesterfassung. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujada al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal descuace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo roce de camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkriegs. Folge 247. Die belagerte Republik. Achter Teil. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Y con ayuda de Dios, ¡por la España! Los bravos hombres del pueblo. Anfangs richteten sich Negrins Bemühungen darauf, Frankreich, das durch britische Avancen Italien gegenüber ohnehin schon verunsichert war, zur völkerrechtlichen Anerkennung der Spanischen Republik als rechtmäßige Kriegspartei zu bewegen. Natürlich hätte diese Anerkennung nichts an den wahren Problemen geändert, da Großbritannien auch weiterhin alles tat, um Waffenverkäufe an die Republik zu unterbinden. Aber sie hätte der Republik immerhin ermöglicht, ganz offiziell Rüstungsgüter zu erwerben und diese auf dem Weg nach Spanien angemessen zu schützen. Die Republik verfügte nämlich über ausreichend viele Kriegsschiffe, um Lieferungen auf dem Mittelmeer Geleitschutz geben zu können. Weiterhin hätte die Anerkennung der legitimen Rechte zur Kriegsführung der Republik gestattet, neutrale und vor allem italienische Schiffe zu durchsuchen und auf diese Weise Waffenlieferungen an Franco zu unterbinden. Nach der Niederlage von Teruel behielt Negrín seine bisherige Strategie nach außen hin bei, doch insgeheim fing er an, sich neu zu orientieren. Der Verlust des industrialisierten Nordens, die Blockade der republikanischen Mittelmeerhäfen durch Franco und die allmähliche Zermürbung der republikanischen Armee, dies alles zwang Negrín, auf Mittel zu sinnen, wie er Franco an den Verhandlungstisch bringen konnte. Negrín war sich aber darüber im Klaren, dass dies nur gelingen konnte, wenn die Republik weiterhin entschlossen und wirksam militärischen Widerstand leistete. Doch zu diesem Zeitpunkt wurde die militärische Situation der Republik bereits mehr oder weniger kritisch. Nachdem Francos Truppen Teruel zurückerobert hatten, standen sie nun bereit, ganz Aragonien einzunehmen. Es gab nur wenig, was die Republik tun konnte, um sie daran zu hindern, obwohl Frankreich, das die Folgen der als Anschluss bezeichneten Besetzung Österreichs durch Hitlerdeutschland, am 12. März 1938 fürchtete, seine Grenze für Waffenlieferungen öffnete. Doch inzwischen war es zu spät. Franco hatte 20% mehr Soldaten und war im Hinblick auf Flugzeuge, Artillerie und anderes Gerät weitaus überlegen. Mitte März gab er seine gewohnte Vorsicht auf und überrollte die republikanische Armee, die sich von ihrer Niederlage in Teruel noch nicht wieder erholt hatte, mit dem von seinen deutschen und italienischen Besatzern schon so häufig geforderten Blitzkrieg. Barcelona wurde von italienischen Flugzeugen mit Bombenangriff terrorisiert, um die dortige Zivilbevölkerung zu demoralisieren. Tausend italienische und deutsche Flugzeuge, ferner Panzerfahrzeuge und Kampfpanzer, darunter auch russische, die den Putschisten in die Hände gefallen waren, gaben den über 100.000 Mann starken Einheiten Feuerschutz, als diese, von marokkanischen und italienischen Elitetruppen angeführt, den Ebro überschritten. In den ersten Tagen des Aprils 1938 nahm der nördliche Flügel der nach Aragonien eindringenden Verbände die Stadt Lérida und das wichtige Kraftwerk in Tremp ein, so dass in Barcelona vorübergehend der Strom ausfiel und die dortige Industrieproduktion von nun an gedrosselt wurde. Die Zentralverbände der frankistischen Armee stießen derweil durch das Ebrotal auf der Höhe zwischen Castellón im Norden und Valencia im Süden Richtung Küste vor. Am 15. April nahmen sie die kleine Küstenstadt Binaroz ein. Damit hatten sie das Mittelmeer erreicht und die Republik in zwei Teile gespalten. Katalonien im Norden und die im Zentrum und im Süden des Landes verbliebene Zone. Am folgenden Tag unterzeichneten Großbritannien und Italien einen Vertrag und Großbritannien übte weiterhin Druck aus, um Frankreich zur Schließung seiner Grenzen zu bewegen, obwohl Italien weiterhin britische Handelsschiffe versenkte. Die auseinandergerissene Republik geriet nun sowohl an der militärischen als auch an der Heimatfront in eine schwere Krise. Militärisch hätte der Krieg zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon zu Ende sein können. In dem Augenblick, da die Republik in zwei Teile gespalten war, war auch ihre Verteidigung schwächer als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in den nachfolgenden Kriegsmonaten. Ihre Armee war zersprengt und zwischen Vinaroz und Barcelona war die Front zusammengebrochen. Niemand hätte Franco daran hindern können, direkt auf Barcelona vorzustoßen. Hätte er Katalonien unter seine Kontrolle gebracht und die Grenze zu Frankreich geschlossen, wäre der Krieg rascher vorbei gewesen. Doch zum Erstaunen der politischen Führung der Republik, der Oberbefehlshaber ihrer Armee und etlicher hoher Offiziere, lenkte Franco seine Truppen nach Süden zum Angriff auf Valencia. Dies war teilweise der Befürchtung geschuldet, ein direkter Angriff auf Katalonien könne Frankreich zu einem militärischen Eingreifen zugunsten der Republik bewegen. Im Rückblick spricht wenig dafür, dass dies tatsächlich geschehen wäre, aber nach der französischen Reaktion auf den Anschluss wollte Franco die Pariser Regierung nicht noch zusätzlich provozieren. Wichtiger erscheint zudem, dass bei einem Angriff gegen Katalonien eine beträchtliche republikanische Streitmacht im Zentrum und im Süden verblieben wäre. Deshalb wandte sich Franco im Frühjahr 1938 nicht nach Nordosten, sondern nach Zentral- und Südspanien, um den Konflikt zu verlängern und unter der Bevölkerung in der republikanischen Zone möglichst viel Leid und Zerstörung anzurichten. Das heißt, seine Entscheidung stand völlig in Einklang mit seinen eigentlichen Kriegszielen. Der Fortbestand der Republik über den April 1938 hinaus hing von einer raschen Neuorganisation ihrer Truppen und der politischen Stabilisierung der Heimatfront ab. Aus Negrins Sicht hatte der fortgesetzte militärische Widerstand vor allem die Funktion, den diplomatischen Druck auf Frankreich und England zu verstärken. Die beiden Länder fürchteten, der spanische Konflikt könne sich bei längerer Fortdauer zu einem europäischen Flächenbrand ausbreiten, in den auch sie selbst unweigerlich hineingezogen würden. Im Verein mit der Abneigung, die die britische Regierung der Spanischen Republik ohnehin entgegenbrachte, veranlassten diese Befürchtungen die beiden Länder dazu, Negrins Antrag auf Suspendierung des Nichteinmischungsbeschlusses beim Völkerbund im Mai zu Fall zu bringen. Öffentlich bekundete Negrin seine Bereitschaft, den Widerstand unbeirrt fortzusetzen. Doch in der zweiten Hälfte des Jahres 1938 ersuchte er die beiden Großmächte, deren Ängste er sich zunutze zu machen hoffte, persönlich darum, die Beendigung des spanischen Konfliktes mit diplomatischen Mitteln zu unterstützen. Eine solche Lösung war jedoch inzwischen wesentlich schwieriger geworden, da die Teilung der republikanischen Zone eine klare Schwächung bedeutete und Franco hatte gewiss nicht die Absicht, über etwas zu verhandeln, das er sich nach eigener Überzeugung auch gewaltsam nehmen konnte. Die Aufrechterhaltung des republikanischen Widerstands hing zudem von weiteren, noch so bescheidenen Waffenlieferungen aus dem Ausland ab. Aber die Situation an der französischen Grenze gestaltete sich immer prekärer. Mitte Juni wurde die Grenze, die nach dem Anschluss Österreichs geöffnet worden war, wieder geschlossen. Die deutlich konservativer geprägte neue französische Regierung war weniger geneigt, eine durchlässige Grenze zu tolerieren. Die Phase der entspannten Nichteinmischung war vorbei. Die Regierung fror auch republikanische Finanzmittel ein, die bei französischen Banken deponiert waren. Das war der Preis, den Franco für die Lieferung des Pyrits verlangte, das Frankreich für sein Aufrüstungsprogramm unbedingt brauchte und das in Nordspanien so reichlich vorkam wie nirgends sonst in Europa. Mitte 1938 waren die Goldreserven der Republik so gut wie erschöpft. Negrin war sich stets darüber im Klaren gewesen, dass der Krieg an dem Tag vorbei sein könnte, da die letzte Goldpesete ausgegeben war. Er hatte gewiss auch mit der Annahme recht, dass die Republik im Gegensatz zu Franco als weniger kreditwürdig galt. Doch dann konnte die Republik ihre Verteidigungsanstrengungen dank eines sowjetischen Kredits über 60 Millionen Dollar auch über den Sommer 1938 hinaus nochmals fortsetzen. Als dann Anfang Juli der Krieg zwischen China und Japan ausbrach, trat Spanien in den außenpolitischen Erwägungen der Sowjetunion zusehends in den Hintergrund. Im Sommer wurden die technischen Berater zurückbeordert. Stalin stimmte auch dem Rückzug der internationalen Brigaden zu. Da 1938 ohnehin fast nur noch Spanier für die Republik kämpften, hatte die Anwesenheit ausländischer Freiwilliger im republikanischen Spanien jetzt nur noch eine symbolische Bedeutung. Stalin glaubte, dass der Krieg für die Republik angesichts der frankistischen Blockade und der britischen Starrköpfigkeit ohnehin nicht mehr zu gewinnen sei. Die Briten und die Franzosen hatten es ihm durch ihre Politik sowieso schon unmöglich gemacht, mit ihnen ein von ihm bevorzugtes Bündnis der kollektiven Sicherheit gegen das expansionistische Nazi-Deutschland einzugehen. Andererseits, je länger die Republik Widerstand leistete, umso länger band sie auch deutsche Militärkapazitäten, und das kam wiederum der Sicherheit der Sowjetunion zugute. Obwohl die Sowjetunion den Kredit, den sie der Republik gewährte, mit hoher Wahrscheinlichkeit abschreiben konnte, war das Geld aus den genannten Gründen gut angelegt. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkriegs, Folge 247, eine Niemandsland-Produktion, 2022. Literaturhinweis: Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham. Titel der englischen Originalausgabe: Helen Graham, The Spanish Civil War, A Very Short Introduction, Oxford, New York, Oxford University Press, 2005. Die Autorin ist Professorin für spanische Geschichte am Royal Holloway College der Universität London. Die deutschsprachige Ausgabe des Buches erschien 2008 im Verlag Philipp Reclam Junior, Stuttgart. No pasarán. Pasaremos. Verpassen wie Tränen ohne Trauer, es gedeiht und verdirbt wie ein Blitz überdauert, wie Gift das nicht wirkt. Du ziehst ein Boot durch die Wüste, trägst ein Flugzeug durchs Meer, kennst jeden Meter der Küste, doch willst vergessen, woher. Wut ohne Ursprung, wie ein Grund ohne See, wie Tanz ohne Hüftschwung, wie verdorbenes Buffet. Zeitlos verspäten, sich unhaltbar berühren, sich hysterisch vergeben, sich zu Hause verirren. Du ziehst ein Boot durch die Wüste, trägst ein Flugzeug durchs Meer, kennst jeden Meter der Küste, doch willst vergessen, woher. So hoffnungslos. Niemandsland Historia. Viva la muerte, la historia de la guerra civil española. Antifascistas alemanes en Barcelona, 1933 a 1939. El grupo DAS, sus actividades contra la red nazi y en el frente de Aragón. Didit Anelles, Ulrich Linse, Harald Piotrowski, Carlos García. Segunda parte. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares. En la primera parte hemos descrito la presencia de alemanes en Barcelona durante el primer tercio del siglo XX, que no fue un hecho excepcional, ya que las inversiones de empresas alemanas en Cataluña atrajeron a centenares de ciudadanos de aquel país, entre los que se encontraban empresarios, técnicos, profesionales, comerciantes y obreros especializados, junto con sus familias. Sus actividades se concentraban en los sectores industriales, fundamentalmente en la industria textil, química, de maquinaria mecánica y en el comercio. De hecho, entre las fichas y avales emitidos por las organizaciones integrantes del Comité Central de Milicias Antifascistas, CCMA, después de julio de 1936, aparecen numerosos nombres de alemanes residentes y naturalizados en Barcelona y en Cataluña, algunos de los cuales ya llevaban décadas viviendo en el país. También hemos descrito la reacción de la política catalana a la masiva presencia de extranjeros no deseados en Cataluña. Sobre todo, Roseli Vilar lanzaba un encendido discurso en el Parlamento catalán en que decía, entre otras cosas, de que la raza catalana, haga el propósito de no dejarse absorber por el elemento forastero. La delirante erudición exhibida por Roseli Vilar a medida que avanzaba en su intervención parlamentaria y que le permitía enumerar los peligros sucesivos para la raza catalana desde el Neolítico, pasando por la primera edad de hierro, etc., hasta el siglo XX, ilustra de forma fehaciente, además de una extraordinaria capacidad para eludir el menor atisbo de rigor histórico, cierta mentalidad que, nutrida con la fraseología del nazismo, paradójicamente se encontraba presente en partidos que se reclamaban del antifascismo. Como quiera que sea, Cataluña en los años 30 era país de referencia para emigrantes de todas partes y así lo confirmaba también el conseller Tarradellas en un informe dirigido al presidente de la República Española en noviembre-diciembre de 1937, en el que expresaba sus quejas acerca de la falta de apoyo del gobierno de Madrid ante los problemas económicos de la Generalitat causados por la llegada a Cataluña de refugiados de otras comunidades españolas durante la guerra. En un determinado pasaje de su informe, Tarradellas manifestaba que los problemas que la inmigración ha creado en Cataluña son un antecedente básico de muchas dificultades interiores de orden social y político. Las estadísticas de 1936 demuestran la importancia creciente de esta inmigración. Solo en la región 1, Barcelona, una de las más afectadas por este problema, en el periodo comprendido entre los años 1923 y 1936, la población ha sufrido un aumento de 338.987 habitantes procedentes de territorios de lengua castellana. En este contexto migratorio de los años 30, van llegando a Barcelona ciudadanos alemanes de diferente condición social e inspiración ideológica. Mientras algunos autores dan la cifra de unos 7.000 alemanes residentes en Barcelona en 1932, Otros hablan de 9.000 residentes alemanes en España, sin contar los niños menores de 14 años. En cualquier caso, la colonia alemana era la tercera en importancia, con unas 7.000 personas a comienzos de los años 30, y contaba con una importante presencia de hombres y mujeres de ideas izquierdistas, así como también de judíos de ambos sexos que huían de la creciente represión política en Alemania, intensificada con las leyes racistas y antisemitas dictadas por el Estado nazi. Según la prensa socialdemócrata alemana, del número total de inmigrantes, 2.000 eran judíos, número que cuadruplicaba el de otros grupos. Arno Lustiger, por ejemplo, habla de que en 1935 había más de 3.000 refugiados judíos en España, la mayoría en Barcelona. Parece que esta emigración alemana y austríaca, que huía de la represión desencadenada por el giro fascista del gobierno de Viena después de la derrota de la revuelta obrera de 1934, se hacía notar en la ciudad. Un artículo firmado por Carlos Soldevila, aparecido en La Vanguardia a comienzos de 1935, hablaba de la gran cantidad de gente de habla alemana que aumentó muy probablemente después del plebiscito del Sarre, con la que uno se podía encontrar en los cafés de Barcelona. El articulista expresa su inquietud hasta el punto de plantearse una serie de interrogantes acerca de la calidad humana y profesional de esta emigración y de sus posibilidades de integración en la sociedad catalana, además de reflejar las quejas de algunos sectores profesionales autóctonos contra la competencia de los extranjeros. Me consta que hay dibujantes, fotógrafos, planchadoras, pasteleros, técnicos industriales que se han visto suplantados por emigrantes alemanes o austríacos. Por otra parte, las páginas de anuncios del mismo diario también eran indicadores de una creciente presencia de profesionales de habla alemana en busca de un puesto de trabajo. A su vez, el 23 de octubre de 1934, el Pariser Tagblatt reproducía una entrevista con el jefe de la Policía de Extranjería de Barcelona, previamente publicada en la revista ilustrada Crónica. Según manifestaba el jefe de policía, había en Cataluña 50.000 extranjeros residentes, y de ellos más de 40.000 en la capital, mientras que para toda España se evaluaba en unos 100.000 los residentes extranjeros. La estimación para los residentes alemanes en Barcelona era entre 15.000 y 18.000. La afluencia de alemanes era, proporcionalmente, la más importante, pues, citando datos oficiales, en los últimos meses habían llegado 4.250 alemanes, 2.248 franceses y 1.165 italianos, entre otros. El mismo periódico refería que entre el 1 de enero y el 23 de mayo de 1935 habían sido expulsados de España 234 extranjeros, entre ellos 108 comunistas, y había 88 extranjeros en la cárcel a la espera de ser expulsados. Esta corriente migratoria, desde el punto de vista de su composición política y social, presentaba un amplio espectro, aunque predominaban los trabajadores y los denominados marginados sociales, categorías que a menudo se confundían, tal como decíamos con anterioridad, a propósito de los obreros vagabundos de la época, aunque también había comerciantes, profesionales y técnicos. El diario La Publicitat, en una serie de artículos publicados durante el mes de abril de 1934, firmados por J.E. Patrina, realizaba una aproximación, aunque bastante superficial y con ciertos repuntes caricaturescos que rezumaban prejuicios afines de la ideología del diario a los estratos más bajos de la emigración que merodeaba por el barrio chino barcelonés, subrayando los cambios respecto a un tiempo anterior, cuando la colonia alemana de Barcelona no tenía vagabundos. En esto se distinguía de los otros. Vale la pena reparar en algunas apreciaciones de Batrina porque, a pesar de todo, aportan datos e informaciones que contribuyen a aclarar algunos de los intentos de penetración por parte de la red de espionaje nazi dirigida desde el consulado alemán dentro de los círculos de la emigración alemana. La crónica que hacía Batrina de la emigración, tomando como foco de atención la fonda alemana de la calle Mediodía, una calle cuya historia merecería un capítulo aparte, hacía patente su escasa comprensión de la naturaleza del hecho migratorio en aquellas circunstancias históricas. No sólo en cuanto a la realidad sociológica de los obreros y marginados vagabundos, sino también en cuanto al carácter político de la emigración. Al distinguir entre verdaderos refugiados políticos, es decir, los que se vieron obligados a emigrar por razones estrictamente ideológicas, y los emigrados por otras razones, judíos, homosexuales, bohemios o simplemente marginales, que buscaban deliberadamente desvincularse de la sumisión asalariada y de la represión social hitleriana, Batrina estaba confundiendo y banalizando el hecho de que, en último término, la causa de la migración remitía a causas fundamentalmente políticas, directamente relacionadas con el acceso de Hitler al poder en 1933, que fue precisamente cuando la emigración alemana alcanzó una dimensión dramática. Literatura. Acaban de escuchar un capítulo del libro Antifascistas alemanes en Barcelona, 1933 a 1939, de Dieter Nelles, Ulrich Linse, Harald Piotrowski y Carlos García. El libro fue publicado en 2010 en la editorial Sintra en Barcelona. Una producción de Niemandsland, 2022. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts, heute der Audiotext aus Le Monde Diplomatique über den Ukraine-Krieg. Unterwegs im Donbass. Von Loik Ramirez. Es war Ende Mai. Moskau lag schon ein paar Stunden hinter uns. Im blassen Orange der Nachtbeleuchtung schien die leere Autobahn endlos, bis sich plötzlich von rechts ein Militärkonvoi näherte. Das aufgemalte Z an den Seiten und auf den Kühlern der Laster verriet unmissverständlich ihr Ziel, das auch das unsere war. Es ging nach Süden, an die ukrainische Grenze. Nach 16 Stunden erreichten wir früh morgens den Grenzposten bei Uspenka. Zweimal hintereinander mussten wir unsere Pässe vorzeigen und Fragen beantworten. Bei der Ausreise die der russischen Polizei, dann die der Vertreter der selbsternannten Volksrepublik Donetsk, VRD, die seit 2014 hier das Sagen haben. Wochenlang hatten wir auf den Passierschein aus Moskau gewartet. Jetzt fuhren wir unter einem blauen Frühlingshimmel und ohne offizielle Begleitung durch den Donbass. Mit dem russischen Angriff am 24. Februar 2022 weitete sich der Stellungskrieg zwischen Kiew und den Separatisten im Osten der Ukraine auf das ganze Land aus. 8 Jahre lang hatten sich die Frontlinien kaum verändert. Dann verschoben sie sich unter dem Druck der russischen und prorussischen Kräfte immer weiter nach Westen. Während im besetzten Süden der Ukraine die Russen herrschen, bauen die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk im Hinterland des Donbass ihre Kontrolle aus. An Checkpoints kontrollieren sehr junge Männer mit Maschinenpistolen und der schwarz-blau-roten VRD-Trikolore auf der Uniform jedes Auto. Wir erreichen die Industrie- und Hafenstadt Mariupol, die am 16. Mai von russischen Truppen besetzt wurde. Zwischen März und Mai war sie das Epizentrum der Kämpfe, die überall Spuren hinterlassen haben. Ausgebrannte Häuser, verkohlte Tierkadaver, verlassene Straßen. Ein riesiges Lagerhaus am Stadtrand wurde unmittelbar nach der Bombardierung als Zentrum der humanitären Hilfe beschlagnahmt. Auf dem Parkplatz stehen dicht gedrängt hunderte Menschen in glühender Hitze für Lebensmittelpakete an. Auf jedem Karton steht auf Russisch: Wir lassen die Unseren nicht im Stich. Auf dem Hangar klebt das Logo der Putin-Partei einiges Russland. Schließlich sollen alle erfahren, welchem Wohltäter sie Wasser und Essen zu verdanken haben. »Sie haben alles zerstört. Schauen Sie sich an, was wir jetzt machen müssen«, ruft eine Frau, die sich aus der Menge gelöst hat und auf uns zukommt. »Manche stehen hier schon seit Stunden. Einige sind schon kollabiert, wegen der Hitze.« Der Nachfrage, wer genau dafür verantwortlich sei, weicht sie doch aus. »Alle. Sie sind alle miteinander dafür verantwortlich. Das sind Ihre Geschichten.« »Die Leute hier interessieren sich nicht für Politik«, meint Viktor Gramatikow, »sondern für das, was sie auf den Teller kriegen.« Gramatikow, Jahrgang 1941, ist in Mariupol geboren und aufgewachsen. Er hat hier studiert und bei einem Radiosender gearbeitet. Als wir ihn fragen, was er von der separatistischen Regierung hält, weicht er aus. Mariupol bleibt Mariupol. Vor dem Krieg hat er im Zentrum gewohnt, doch als die Kämpfe immer heftiger wurden, ist er zu seinem Sohn an den Stadtrand geflüchtet. Einige Kilometer nördlich von Mariupol liegt die Stadt Wolnowacha. Befreites Territorium nennen es die Machthaber der VRD. Am Rathausgiebel flattern statt der ukrainischen Fahne die der Volksrepublik Donetsk, die der Russischen Föderation und die rote Fahne mit Hammer und Sichel als Symbol des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland. 85% der Gebäude sind zerstört, sagt Konstantin Sinschenko, das neue Oberhaupt von Wolnowacha, der uns in Camouflage-Look empfängt. Momentan sind wir vor allem mit Aufräumarbeiten beschäftigt, mit der Wasserversorgung und den Reparaturen am Stromnetz. Sinschenko, der aus der Ortschaft Manhusch stammt, wurde von der Separatistenverwaltung entsandt. Er bleibt mindestens bis zu den Wahlen und dem geplanten Referendum über den Anschluss der VRD an Russland. Ein Termin gibt es noch nicht. Das russische Katastrophenschutzministerium hat 100 Helfer geschickt, die Minen entschärfen und Schutt wegräumen. Wir sehen sie überall in der Stadt, in ihrer blau-orangenen Kluft. Auf dem zentralen Platz steht ein Laster mit einer riesigen Leinwand auf der Ladefläche. Es laufen Zeichentrickfilme für Kinder. Ein paar Meter weiter steht das sowjetische Ehrenmal für die Gefallenen des großen Vaterländischen Kriegs. »Wir haben es gleich nach unserer Ankunft gesäubert und die ewige Flamme entzündet«, erzählt Sinschenko, als wir mit ihm vor dem Denkmal stehen. Noch bevor das Wasser wieder lief und die Lichter wieder angingen, wurden die alten Symbole hergerichtet. Das Stadtzentrum ist belebt. Die Menschen bewegen sich im Auto oder zu Fuß zwischen den Ruinen. Die Einwohnerzahl hat sich seit Kriegsbeginn halbiert, von 22 auf 11.000. Aber die Leute kehrten nach und nach zurück, versichert Sinschenko, außer denen, die die pro-russische Regierung ablehnten, wie manche Beamte und Stadträte. »Was soll's, sind eh alles Nazis«, meint er. Der Geheimdienst der VRD kümmere sich schon darum, die ukrainischen Nationalisten unter den Dagebliebenen ausfindig zu machen. Das Gymnasium Nummer 5 blieb von den Kämpfen verschont. Die junge stellvertretende Direktorin Elena Idanovna unterstellt uns gleich bei der Begrüßung, wir würden ihre Aussagen im Nachhinein sowieso verdrehen. In dieser Hinsicht habe sie schlechte Erfahrungen gemacht. Die Journalisten hören nur, was sie hören wollen, wie dass wir gezwungen werden, unter russischer Besatzung zu leben. Aber das stimmt nicht. Ich bin geblieben, das ist meine Heimat. Ich fühle mich als Russin und alles, was wir wollen, ist Frieden. Auf den verlassenen Fluren begegnen uns nur ein paar Jugendliche und Angestellte mit Kartons voller Lebensmittel, die ein russisch-armenischer Freundschaftsverein gespendet hat. Auf dem Rückweg halten wir in Donetsk. Das Leben auf der Straße geht weiter, trotz der Gefahr und des Dauerlärms der Artillerie. Menschen stehen an den Bushaltestellen, sitzen auf Kaffeeterrassen. Kinder toben auf Spielplätzen. Doch schon am späten Nachmittag beginnen sich die Straßen zu leeren, lange vor der Sperrstunde um 23 Uhr. Überall hängen Plakate mit Verhaltensregeln bei Luftangriffen. Rufen Sie den Rettungsdienst an oder Hände weg von Sprengkörpern. Zu Beginn des Kriegs wurden die Viertel am Stadtrand bombardiert, später wurde nichts mehr verschont. Schulen, Einkaufszentren, Büro- und Wohnhäuser, alles ist von Einschusslöchern übersät. Über Telegram werden uns Bombeneinschläge gemeldet. Wir machen uns auf den Weg. Zwei Tote im Gymnasium Nummer 22, ein Toter im Gymnasium Nummer 5. Alle drei wurden mit einem weißen Laken zugedeckt, aber nicht die junge Frau, die in einem anderen Viertel im Schatten eines Gebüschs auf einem Weg liegt. Nach offiziellen Angaben gab es noch ein fünftes Opfer, an jenem 30. Mai 2022. Die Separatisten melden täglich Verletzte und zerstörte Gebäude. Die Gewalt kommt in Zyklen, erklärt Dmitri Jewgenjewitsch, während er die Glassplitter in seiner Wohnung aufsammelt. Der ukrainische Staat ist vergiftet, er muss demilitarisiert werden. Das Ziel der Spezialoperation ist es, den Frieden wiederherzustellen. Auf den Straßen sieht man überall das Z. Es klebt an den Windschutzscheiben der Autos, es prangt groß auf T-Shirts. Auf Balkonen flattert die Flagge der Russischen Föderation. Trotz dieser vorgeblichen Begeisterung sagen uns einige, dass sie Angst hätten, mit den Separatisten an die Front zu gehen. Viele junge Männer verstecken sich, erzählt uns Natalia M., die an der Uni arbeitet und anonym bleiben will. Es gibt keine unabhängig überprüfbaren Zahlen darüber, wie viele VRD-Soldaten schon umgekommen sind. Nach Angaben der Separatistenverwaltung wurden 2650 seit Beginn der Kämpfe im Februar 2022 getötet. Bei einer Gesamtbevölkerung von 2,2 Millionen. Wir haben den Krieg so satt, sagt eine Kassiererin, die im Stadtzentrum von Donetsk arbeitet. Seit 8 Jahren leiden wir darunter. Und ich bin Ukrainerin. Das muss ja auch mal gesagt werden. Loik Ramirez ist Journalist. Aus dem Französischen von Dorothée Daprile. Die Katastrophen und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 19. Dezember 2022 bis zum 1. Januar 2023. Beginnen wir mit einer Presseschau. Ich habe hier den Spiegel von dieser Woche vor mir liegen. Da geht es als Titelstory um die verfuschten Rückenoperationen, das Geschäft mit unnötigen Operationen und was wirklich gegen Schmerzen hilft. Da sieht man also einen Rücken und jemand krümmt sich da vor Schmerzen. Dann Corona-Schock, China droht die Katastrophe mit Klinsmann in Katar. Du kriegst auf die Rübe, du lernst daraus. Und vor dem Abstieg, was bleibt vom deutschen Wohlstand? Wir wissen ja, nicht nur der Kapitalismus, sondern mittlerweile jedes einzelne kapitalistische Großland ist in einer unglaublichen Krise. Und wer triumphiert? Die Geldsäcke. Zum Beispiel die Geldsäcke in Katar. Hier gibt es einen wirklich sehr interessanten Kommentar im Spiegel von Herrn Markus Feldenkirchen. Den möchte ich mal verlesen. Der ist wirklich gut. Man kann dem Emir von Katar und seiner Clique nur gratulieren. Die 200 Milliarden, Achtung, die 200 Milliarden Dollar für die Fußball-Weltmeisterschaft zuzüglich Schmiergelder waren gut investiertes Geld. Die Männer bekamen, was sie sich erhofft hatten. Das Kalkül ist aufgegangen. Noch vor kurzer Zeit war Katar selbst in Teilen der arabischen Welt ein Paria-Staat. Nun steht das Land als gefeierter Gastgeber da. Gestärkt ist auch der Glaube, sich mit Geld alles, aber auch alles kaufen zu können. Sei es eine Weltmeisterschaft, sei es eine kickende Litfaßsäule wie Paris Saint-Germain mit Fußballstars wie Messi, Mbappé oder Neymar. Seien es Fürsprecher im Westen oder im Europäischen Parlament. Notfalls kaufen wir das ganze Parlament. Es ist alles eine Frage der Geldtüte. Wer wie die Deutschen die Party mit Kritik am Gastgeber trübte, wurde ausgelacht. Symptomatisch dafür war jene Geste in einer Sportsendung des katarischen Fernsehens. Die dort versammelten Experten winkten den Deutschen nach deren Ausscheiden höhnisch hinterher und hielten sich dabei den Mund zu, in Anspielung auf die deutschen Spieler, die sich aus Protest gegen die autokratenfreundliche FIFA den Mund zugehalten hatten. Unterm Strich standen die Deutschen wie die großen Deppen des Turniers da. Der Vorwurf vieler Katarer und ihrer Freunde in der arabischen Welt lautete, deutsche Politiker, Funktionäre, Journalisten und sogar Spieler seien im Gestus der moralischen Überlegenheit aufgetreten. Zudem seien sie mit einer gehörigen Portion Doppelmoral unterwegs gewesen. Zum ersten Punkt. Arroganz ist niemals hilfreich, aber sollte man sich etwa unterlegen fühlen gegenüber einem Regime, von dem es heißt, dass es Terror finanziert und Minderheiten unterdrückt? Dass hunderttausende Gastarbeiter aus ärmeren Ländern oft sklavenähnlich behandelt, sei es im eigenen Haushalt oder auf den vielen Baustellen des Landes, dass Schwulen und Lesben mit Haftstrafen droht, mit Respekt vor anderen Gepflogenheiten nach dem Motto andere Länder, andere Sitten? Nein, es geht hier nicht um Bräuche oder Gepflogenheiten. Es geht um Menschenrechtsverletzungen, um Verbrechen, die angeprangert gehören. Fußball hin, WM her. Der Vorwurf der Doppelmoral hingegen ist leider ziemlich berechtigt, sagt Herr Feldenkirchen. Man sollte vielleicht keine Party besuchen, auf der man allen anderen Gästen erzählt, dass sie niemals hätte stattfinden dürfen. Und vielleicht sollte man einen Staat, den man scharf kritisiert, nicht zugleich um Gas anbetteln. Bitte, bitte. Wir haben das ja gesehen, wie elend da Habeck und Konsorten aufgetreten sind. Vielleicht sollte man mit Herrscherklicken, die glauben, sich alles kaufen zu können und Menschenrechte mit Füßen treten, ganz einfach keine Geschäfte machen. Aber mit wem soll man dann noch Geschäfte machen? Und auch nicht ihre Sportfeste besuchen. Dann liefe der Vorwurf der Doppelmoral ins Leere. Und diejenigen, die sich schämen müssten, hätten weniger Anlass zum höhnischen Grinsen. Winter im Nimmensland. Zum Thema Ukraine-Krieg schreibt Herr Reinhard Lauterbach in der Jungen Welt einen Kommentar unter dem Titel Waffen unterm Baum. Weihnachten ist das Fest der Phrasen, die mit Abstand abgedroschenste davon ist, die vom Fest des Friedens. Dieses Jahr wird sie mit Sicherheit in der Variante präsentiert werden. Es könnte ja ein Fest des Friedens werden, wenn nicht der böse Putin dies verhinderte. Und deshalb müssen wir der Ukraine neue Waffen liefern. Allein Großbritannien hat zusätzliche 100.000 Artilleriegranaten unter den Kiewer Weihnachtsbaum gelegt. Aus den USA kommen Patriot-Raketen und weitere Raketenwerfer. Und der pensionierte NATO-General Philip Bratlov hat gefordert, der Ukraine auch solche Waffen zu liefern, die bis ins russische Hinterland reichen. Weihnachten scheint für Kriegsführende eine gewisse perverse Gelegenheit zu bieten, ihren Zynismus zu demonstrieren. Man vergleiche die Weihnachtsbombardements der USA gegen die Staudamminfrastruktur Nordvietnams 1972. Es gibt nicht nur keinerlei logischen Grund dafür, warum Staaten ihre Gegensätze ausgerechnet vom 24. bis zum 26. Dezember vergessen sollten. Der Augenschein lehrt auch, dass sie es nicht tun. Umso bemerkenswerter ist das Eingeständnis von Altkanzlerin Angela Merkel, dass das ganze Minsker Abkommen von westlicher Seite ein Trick gewesen sei, um der Ukraine Zeit zu verschaffen, ihre Armee zu stärken und den Krieg gegen Russland, der offenkundig damals bereits antizipiert wurde, mit größerer Erfolgsaussicht führen zu können. Mit anderen Worten, die in einem Pfarrhaus aufgewachsene und sicherlich mit dem Inhalt der 10 Gebote vertraute Merkel gibt in aller Öffentlichkeit zu, gegenüber Russland falsch Zeugnis abgelegt zu haben. Wenn sich Wladimir Putin als Antwort darauf beschwert, er sei vom Westen hintergangen worden, dann stimmt das zwar, ist aber als Vorwurf naiv. Warum hat er das nicht vorausgesehen, wenn er doch dem Westen vorwirft, durch und durch verlogen zu sein? Brauchte er dazu erst die Erfahrung der Ukraine-Krise oder wollte er der Minsk-Lüge glauben, in der Hoffnung, sein politisches Ziel einer neutralen Ukraine ohne das andere Mittel Krieg durchsetzen zu können? Diese Hypothese würde immerhin einen anderen Blick darauf erlauben, wer in diesem Krieg Treiber und wer Getriebener ist. Das macht das Sterben für das blau-gelbe oder weiß-blau-rote Vaterland nicht süßer. Und ehrenvoll ist eine Kategorie, von der der Gefallene nicht mehr als einen Orden auf dem Sarg hat. Immerhin zeigen die ganzen Waffenlieferungen pünktlich zum Fest des Friedens, wann und unter welchen Bedingungen Politiker Frieden akzeptieren, wenn das Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten entschieden ist. Alles andere heißt Kapitulation und geht gar nicht, solange es noch anders geht. Also wird weiter gestorben und Reichtum im buchstäblichen Sinne verpulvert. Die Weihnachtsbotschaft des Jahres 2022 lautet: Nichts Gutes ist in Sicht. Thema Geheimdienste. BND-Maulwurf, mehr Westdienste betroffen. Bei dem Bundesnachrichtendienstagenten, der russische Dienste mit deutschen Staatsgeheimnissen versorgt haben soll, handelt es sich offenbar um einen leitenden Mitarbeiter der technischen Auslandsaufklärung des Bundesnachrichtendienstes BND. Damit habe Carsten L. auch Zugang zu Informationen weiterer westlicher Dienste gehabt, berichtete das Portal Focus Online am Freitag unter Berufung auf Informationen aus Berliner Sicherheitskreisen. Dies seien unter anderem die National Security Agency, NSA, der USA und der britische Spionagedienst Government Communication Headquarters, GCHQ. L. war laut BND intern enttarnt und dann auf Anweisung der Bundesanwaltschaft festgenommen worden. Ihm wird Landesverrat vorgeworfen. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Wo es etwas ruhiger geworden ist, ist die Corona-Front. Corona im Stoff, es gibt da neue Realitäten, wie es so schön heißt. Bonn. Der Bedarf an Corona-19-Impfstoff ist gesunken, räumte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP ein. Die Bestände seien hoch. Im Zentrallager des Bundes waren ihm zufolge zum Stichtag 19. Dezember rund 151 Millionen Dosen Corona-Impfstoff gelagert. Dazu kämen Abnahmeverpflichtungen für weitere 130,7 Millionen Dosen bis Ende 2023. Die europäischen Abnahmeverträge sollen nun mit den Herstellern nachverhandelt werden. Die EU unterstützt das. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sprach sich gegenüber der Funke Zeitungen vom Freitag dafür aus, die Lieferverträge an neue Realitäten anzupassen. Thema Energiekrise. Was der Bund extra zahlt, Frankfurt am Main. Wie viel Geld hat die Bundesregierung zur Sicherung der Energieversorgung bereitgestellt, seit ihr Wirtschaftskrieg gegen Russland tobt? Die Nachrichtenagentur Reuters hat erstmals alle deutschen Maßnahmen zur Stützung der Stromversorgung und zur Sicherung neuer Energiequellen beziffert und die Beträge zusammengezählt. Mehr als 440 Milliarden Euro, so lautet das vorläufige Ergebnis. Das seien rund 1,5 Milliarden Euro pro Tag seit Kriegsbeginn am 24. Februar, 12% der deutschen Wirtschaftsleistung oder im Jahr rund 5.400 Euro pro Person in Deutschland, wie Reuters am Freitag mitteilte. Das Wirtschaftsministerium, das auch für die Energiesicherheit zuständig ist, wollte die Berechnungen demnach nicht kommentieren. Es arbeite weiter an der Diversifizierung der Versorgung, habe es erklärt. Bundesrepublik Deutschland, reiches Land, armer Menschen. Thema Obdachlosigkeit in der Bundesrepublik. Mindestens 6 Wohnungslose sind in der Bundesrepublik zuletzt infolge niedriger Temperaturen gestorben. Die Zeitung Junge Welt bringt ein Interview mit Frau Verena Rosenke. Frau Verena Rosenke ist Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenbeihilfe, BAG. Der Winter hat sehr kalt angefangen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe meldet bereits die ersten Kältetoten unter obdachlosen Menschen. Wie viele sind es hierzulande und wie werden die Fälle erfasst? Antwort: Es sind bisher 6 Fälle. Dafür, dass der Winter erst angefangen hat, sind das sehr viele. Seit etwa 30 Jahren führen wir ein entsprechendes Monitoring der Presseberichterstattung durch und durchforsten auch die Lokalteile von Zeitungen bundesweit. Bei der Zahl, die wir nennen, handelt es sich um eine Mindestzahl von Toten. Wir erfassen nur die Fälle, die in der Presse erscheinen. Formal wird unterschieden, ob die obdachlosen Menschen wegen oder mit der Kälte gestorben sind. Wie bewerten Sie das? Die Unterscheidung ist eher akademisch. Ob jemand an oder mit Unterkühlung stirbt, ist erst einmal egal. Oft haben Menschen auf der Straße Vorerkrankungen, die sie für Kälte gerade weniger resilient machen. Im Übrigen kann man auch bei Plustemperaturen einen Kältetod sterben, wenn etwa keine vernünftige Kleidung vorhanden ist. Es ist auch schon jemand im September an Unterkühlung gestorben. Die Gefahr durch das Coronavirus ist auch unter Wohnungslosen nicht mehr das dominierende Thema. Dafür kursieren jetzt Atemwegserkrankungen. Wie der Rest der Bevölkerung auch, haben viele von ihnen die Grippe oder andere Erkältungskrankheiten. Der Unterschied besteht aber darin, dass sich wohnungslose Menschen nicht in die eigenen vier Wände zurückziehen können, um das ein paar Tage lang auszukurieren. Die Kommunen und Wohlfahrtsverbände halten im Winter besondere Angebote bereit. Welche sind das? Antwort: Es werden beispielsweise Kältebusse eingesetzt oder Aufenthaltsstätten für wohnungslose Menschen angeboten. Zudem achten Streetworker besonders auf Menschen, die sich ganztags im Freien aufhalten. Haben sich die Angebote in den vergangenen Jahren verbessert? Antwort: Das hängt davon ab, welchen Zeitraum Sie in den Blick nehmen. Wenn man sich die letzten 20 Jahre ansieht, muss man sagen, das Angebot hat sich verbessert. So gab es damals etwa keine Kältebusse. Wenn man sich aber die letzten 4-5 Jahre ansieht, hat es keine wesentlichen Verbesserungen gegeben. In den beiden Corona-Wintern hatte man vorübergehend 24-7-Einrichtungen aufgemacht. Also solche, die rund um die Uhr geöffnet sind. Davon ist vieles wieder zurückgefahren worden. Sie fordern, dass die Angebote, die in der Corona-Zeit aufgemacht wurden, weiter Bestand haben sollen. So ist es. Notübernachtungsstellen und Tagesaufenthalten mit ausreichend Platz für wohnungslose Menschen müssen Tag und Nacht geöffnet sein. Bei Bedarf müssen leerstehende Hotels angemietet oder leerstehende öffentliche Gebäude für die Unterbringung genutzt werden. Zudem fordern wir die Aussetzung von Zwangsräumungen im Winter. Es ist unbedingt notwendig, zusätzliche Räumlichkeiten zu akquirieren. Schon deshalb, weil durch die Unterbringung von Geflüchteten, vor allem aus der Ukraine, die Kapazitäten am Limit sind. Man hört immer wieder, dass obdachlose Menschen Unterbringungsangebote nicht annehmen, weil sie fürchten, dort beklaut zu werden oder sie in Mehrbettzimmern schlafen müssen. Können Sie das bestätigen? Ja, es gibt zum Beispiel Unterkünfte, die vom hygienischen Standard nicht zumutbar sind. Manche Einrichtungen sind zudem nicht gut erreichbar, weil sie irgendwo am Stadtrand sind. Darum fordern wir, lieber kleinere Einheiten zu schaffen, die dafür zentral liegen. Ich finde es befremdlich, wenn gesagt wird, wir haben ja noch Kapazitäten. Das mag sein, aber man kann bei der Unterbringung nicht nur auf die Quantität schauen, sondern muss sich auch den Zustand der Unterkünfte anschauen. Was kann man tun, wenn man in kalten Nächten obdachlose Menschen hilflos auf der Straße findet? Wenn man den Eindruck hat, die Situation könnte für den Betroffenen gefährlich werden, sollte man die speziellen Kältenotrufe anrufen, soweit es die vor Ort gibt. Ansonsten muss man die Notrufnummer 112 wählen. Thema Sturm auf das Kapitol. Trump als Drahtzieher. Untersuchungsausschuss veröffentlicht Abschlussbericht. Washington. Wikingerhörner, Flaggen und Tierfälle zwischen den goldgerahmten Bildnissen ehemaliger US-Präsidenten. Die Bilder des Sturms aufs Kapitol am 6. Januar 2021 in Washington blieben im Gedächtnis. Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump hatten den Sitz des US-Kongresses gestürmt, in dem der Wahlsieg von Joseph Biden beglaubigt werden sollte. Ein Polizist und 5 Trump-Anhänger wurden bei der gewaltsamen Auseinandersetzung getötet, hunderte Menschen verletzt. Am Donnerstagabend Ortszeit wurde der mehr als 800 Seiten lange Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses vorgestellt. In den vergangenen knapp 18 Monaten hatte dieser Untersuchungsausschuss den Vorfall untersucht und nach eigenen Angaben mehr als 1000 Zeugen gehört. In dem Ausschuss saßen 7 Demokraten und 2 Republikaner. Bereits bei seiner letzten öffentlichen Anhörung am Montag hatte das Gremium eine strafrechtliche Verfolgung Trumps in 4 Anklagepunkten empfohlen. Er soll die Menge zum Aufruhr angestiftet und ein öffentliches Verfahren behindert haben. Des Weiteren werden ihm Verschwörungen gegen die US-Regierung und Falschbehauptungen gegenüber dem Staat vorgeworfen. Ob das Justizministerium tatsächlich strafrechtliche Schritte einleitet, ist offen, denn die Empfehlung ist rechtlich nicht bindend. Trump wird in dem Bericht als Hauptverantwortlicher eines beispiellosen Angriffs auf die US-Demokratie beschrieben. Die zentrale Ursache des 6. Januar war ein Mann, der ehemalige Präsident Donald Trump. Er sollte von einer weiteren Präsidentschaft ausgeschlossen werden, denn jemand, der einen Eid auf die Verfassung geschworen habe, sich dann aber an einem Aufstand gegen diese Verfassung beteiligt oder Feinde der Verfassung unterstützt habe, könne laut 14. Verfassungszusatz künftig von der Ausübung eines öffentlichen Amtes ausgeschlossen werden. Trump, der von 2017 bis 2021 Präsident der Vereinigten Staaten war, behauptet bis heute, ihm sei die Wahl gestohlen worden. Er vermute einen Wahlbetrug. Vor wenigen Wochen kündigte der 76-Jährige an, bei den Präsidentschaftswahlen 2024 erneut für die Republikaner ins Rennen gehen zu wollen. Niemandsland 是一个非常棒的德语电台。 Thema: Planet in Gefahr. Unumkehrbare Schäden. Das sind die gefährlichsten Kipppunkte des Klimas, schreibt der Spiegel in dieser Woche. Atlantikzirkulation, Eisschilde, Regenwald. Sie haben riesigen Einfluss auf das globale Klima. Fällt eines dieser Systeme aus, drohen verheerende Dominoeffekte. Wie groß ist die Gefahr bereits? 97 Mal steht der Begriff Kipppunkt allein im ersten Band des aktuellen Weltklimaberichts. Im September erschien eine neue Übersichtsstudie zu Klimakipppunkten in der renommierten Fachzeitschrift Science. Und Anfang Dezember hat die OECD einen Report veröffentlicht, in dem sie vor Kaskaden von Kipppunkten warnt und politische Maßnahmen diskutiert. Die Kipppunkte des Klimasystems sind ein Thema, das nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern auch jeder Wähler in Grundzügen verstehen sollte. Laut Definition des Weltklimarats IPCC ist ein Kipppunkt eine kritische Grenze, jenseits derer ein System sich umorganisiert, oft abrupt oder unumkehrbar. Einige Kipppunkte sind seit Jahrzehnten bekannt. Der Klimawissenschaftler Stefan Rahmstorff sagt, ich forsche seit 1991 zum Kipppunkt der Atlantikzirkulation. Der grundlegende Mechanismus für den Atlantikkipppunkt wurde bereits in einer 1961 veröffentlichten Studie des berühmten US-Ozeanographen Henry Strommel beschrieben. Der nicht weniger berühmte Meeresforscher Wallace Broecker von der Columbia University warnte schon 1987 in der Fachzeitschrift Nature vor unangenehmen Überraschungen im Treibhaus, wenn abrupte Veränderungen der Meeresströme ausgelöst werden. Er verwies auf die paläoklimatischen Datenbelege, nach denen es in der Klimageschichte wiederholt zu Instabilitäten der Atlantikzirkulation gekommen ist und schrieb, wir spielen russisches Roulette mit dem Klima. Auch die Gefahr, dass der westantarktische Eisschild instabil werden und ins Meer rutschen könnte, wurde schon 1978 durch den Antarktisforscher John Mercer beschrieben, ebenfalls in Nature und mit außergewöhnlich deutlichen Worten für eine trockene Fachpublikation. Ihr Titel lautet »Der westantarktische Eisschild und der CO2-Treibhauseffekt – ein drohendes Desaster«. Gemeinsam mit einem internationalen Fachteam kommt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK, so unser Wissenschaftler, in der zu Beginn erwähnten Science-Studie zu dem Schluss, dass 6 Kipppunkte bereits im Bereich von 1,5 bis 2 Grad Celsius globaler Erderwärmung wahrscheinlich überschritten werden. Zur Einordnung, noch vor ein paar Jahren ging man davon aus, dass das Überschreiten von Kipppunkten zwar ein Risiko mit verheerenden Folgen, aber kleine Eintrittswahrscheinlichkeit darstellt. Heute zeigt die beste Abschätzung, dass solche Ereignisse schon unter 2 Grad Erderwärmung wahrscheinlich werden. Was steht also konkret auf dem Spiel? Einige der wichtigsten Beispiele von Kippelementen, die teils auch schon unter 2 Grad Celsius Erwärmung gefährdet sind, sind folgende. Wie gesagt, die Atlantikzirkulation oder atlantische Umweltzirkulation, zu der auch der Golfstrom gehört, schwächt sich durch zunehmende Niederschläge und wachsenden Schmelzwassereintrag von Grönland ab, weil Meerwasser mit Süßwasser verdünnt wird und nicht mehr so leicht in die Tiefe absinken kann. Kippt das System, wird dieser Prozess zum Selbstläufer. Immer weniger salziges Wasser aus den Subtropen strömt nach Norden nach. Das Absinken stoppt, eine Süßwasserschicht sammelt sich an der Meeresoberfläche und die Strömung versiegt im Laufe einiger Jahrzehnte. Die Folge, die schon jetzt beobachtete Kälteblase im nördlichen Atlantik, dehnt sich aus. Teile Europas kühlen ab, der Meeresspiegel steigt rund einen Meter zusätzlich an Europas Küsten, Meeresökosystemen droht der Kollaps, es gibt nie gekannte Wetterextreme in Europa. Dann, der mehr als 3000 Meter dicke Eispanzer Grönlands verliert an Masse. Dadurch wandert die Oberfläche immer weiter nach unten in wärmere Luftschichten. Ab dem Kipppunkt ist das Eis verloren. Auch ohne weitere Erderwärmung kommt es zum Totalverlust. Es drohen 7 Meter globaler Meeresspiegelanstieg. Bis das Eis komplett weg ist, dauert es rund ein Jahrtausend. Doch schon in den nächsten 20 Jahren droht das System zu kippen, was kommende Generationen dazu verurteilt, die meisten Küstenstädte aufzugeben. Das Atlantikeis beginnt ab dem Kipppunkt unaufhaltsam ins Meer zu rutschen. Beim westantarktischen Eisschild könnte dieser Punkt bereits überschritten sein. Wahrscheinlich liegt er aber zwischen 1,5 und 2 Grad Erderwärmung. 3 Meter globaler Meeresspiegelanstieg im Laufe der kommenden Jahrhunderte wäre die Folge. Ähnliches gilt für die beiden Kipppunkte am ostantarktischen Eisschild. Auch die Antarktis verliert bereits Eismasse. Ακούτε την Βέτερη Ζώνη. Niemandland. Μια ελεύθερη φωνή σε έναν λιγότερο ελεύθερο κόσμο. Χαιρετισμού στη Βαρκελόνη από την Ελλάδα. Niemandsland. Beim Permafrost ist der Kipppunkt der Gefrierpunkt, so wie bei einem See, dessen Oberfläche bei minus einem Grad Celsius fest ist und bei plus einem Grad Celsius flüssig wird. Tauen die dauerhaft gefrorenen Böden im hohen Norden auf, wird die Biomasse im Boden zersetzt. Dabei entsteht weitere Wärme, die einen als Kompostbombe bekannten, selbstverstärkenden Prozess auslöst. Dabei werden große Mengen des sehr potenten Treibhausgases Methan freigesetzt, was die globale Erderwärmung weiter anheizt, ohne dass die Menschen dann noch etwas dagegen tun können. Der Amazonas-Regenwald erzeugt sich seine eigenen Niederschläge durch Recycling von Wasser, indem Bäume es aktiv aus dem Boden holen und über ihre Blätter verdunsten. Der Kipppunkt wird überschritten, wenn der Wald zu weit abgeholzt und oder Dürren durch den Klimawandel zu stark ausfallen. Regenrecycling funktioniert dann aber nicht mehr. Der Wald wird unwiederbringlich zur Savanne. Das bedeutet einen verheerenden Verlust von Tier- und Pflanzenarten, regionale Klimaveränderungen, große Waldbrände und Freisetzung von CO2, das die Erderwärmung zusätzlich anheizt. Verlas einen Artikel, veröffentlicht im Spiegel, am 23.12.2022 um 17.30 Uhr von Herrn Stefan Ramsdorf. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Wann kommst du geschneit? Wann kommst du geschneit? Schneeflöckchen. Weißröckchen, komm zu uns ins Tal. fàcil, no? Notícies de Barcelona, Animans Land. Die Barcelona Nachrichten für die Wochen vom 19. Dezember 2022 bis zum 1. Januar 2023. Katalanisches Labyrinth. Die von der spanischen Regierung geplante Strafrechtsreform zum Thema Aufruhr, Sedición auf Spanisch, und Veruntreuung, Malversación, ist in ihre entscheidende Phase getreten. Die Idee ist es, die mit den separatistischen Abspaltungsversuchen der katalanischen Landesregierung 2017 angehäuften Strafverfahren abzumildern und den Straftatbestand persönliche Bereicherung von dem der Zweckentfremdung zu trennen. Also ein Thema für Juristen. Demnach könnten die straffällig gewordenen Separatistenführer milder bestraft werden, weil sie öffentliche Gelder für separatistische Propaganda zweckentfremdet haben und nicht in die eigene Tasche für persönliche Bereicherung. Dahinter steckt die verzwickte Lage im spanischen Parlament, wo die regierende PSOE-Partei in ihrer Koalition mit der linken Podemos Unidos Unidas-Partei bei jeder Abstimmung auf die Stimmen der katalanistischen Republikaner von ERC angewiesen sind. Diese haben ihre Zustimmung zum Staatshaushalt davon abhängig gemacht, dass die Regierung eine Strafrechtsreform des Código Penal, also des Strafrechts, vollziehen, die sowohl das Delikt der Aufruhr, Sedition, wie gerade gesagt, als auch der Korruption, Malversion, reformiert. Oder besser Veruntreuung. Die Sache wird die spanische Politik noch eine ganze Weile beschäftigen und vor die Verfassungsgerichte und verschiedene andere Gerichte gehen. Thema Machismo in der Kaserne. Eine Gruppe von Soldaten hatte am vergangenen 5. Dezember in einer Chatgruppe die Verlosung einer Prostituierten organisiert, um angeblich den Tag der spanischen Verfassung zu feiern. Diese abstoßende Idee wurde bekannt und kurz darauf war das Geschrei in allen Medien natürlich groß. Bei den Soldaten handelt es sich um Angehörige der spanischen Streitkräfte, die in der Kaserne in der Straße Carrer Bruck hier in Barcelona stationiert sind. Das Ganze ist nun zu einem Imageproblem für die Regierung geworden. Eine Regierung, die sich den Kampf gegen Frauendiskriminierung, Machismus und Gewalt gegen Frauen auf die Fahnen geschrieben hat, unter der Regie der feministischen Ministerin Irene Montero von Podemos, die Ministerin für Gleichheit ist. Verteidigungsministerin Margarita Robles versuchte vergangene Woche den Skandal als private Chatgeschichte abzutun. Mit den Regeln und Normen der Streitkräfte habe das nichts zu tun. Barcelona, Fluchtstadt aus Wohnelend. Immer mehr Menschen verlassen die katalanische Hauptstadt oder geben an, dies bald zu tun, weil die Preise für Wohnen, der aggressive Arbeitsmarkt und die zunehmende Gentrifizierung ihnen das Leben in Barcelona unmöglich machen. Viele junge Familien mit Kindern und guten Berufen sind inzwischen von dem Mietwucher betroffen. Selbst wer relativ gut verdient, muss gehen. Die gehobene Mittelschicht wird langsam mit in den Strudel gerissen. Barcelona hat im Jahr 2021 zum zweiten Jahr in Folge Bevölkerung eingebüßt. Zum einen durch die Übersterblichkeit aufgrund der Covid-Pandemie, zum anderen durch den negativen Abwanderungssaldo von 16.000 Menschen, wobei 117.300 kamen und 133.327 aus Barcelona wegzogen. Diese Daten wurden vom Oficina Municipal de Datos des Rathauses veröffentlicht, eine Art statistisches Rathausamt. Immer mehr junge Berufstätige sehen sich gezwungen, nach außerhalb Barcelonas zu ziehen. Eine 90 Quadratmeter Wohnung, die früher 850 Euro ohne Nebenkosten teuer war, gibt es in Barcelona kaum noch unter 2.500 oder 3.000 Euro. Eva Rus ist 49 Jahre alt. Seit 24 Jahren lebt sie im Zentrum von Barcelona. Sie ist Architektin von Beruf und muss jetzt aus Barcelona wegziehen. Zitat: Es sieht so aus, als müsste man nur noch für die Profite der Haus- und Wohnungseigentümer arbeiten, sagt sie in einem Interview mit El Periódico de Catalunya bitter. Barcelona, Hauptstadt der Messerstechereien. Klingt ja richtig böse, wie dieses Messerdeutschland, was die Rechten so verbreiten, aber leider existiert das Phänomen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten die Polizeiführungen von Mossos d'Esquadra und Guardia Urbana in Barcelona ihre große Besorgnis über die epidemieartige Zunahme von Messerangriffen und Morden durch Messerstiche in der Stadt. Dabei handelt es sich laut Polizei um bestimmte Segmente der jugendlichen Bevölkerung, oft von Gruppen und Banden, wobei die Tatorte zum großen Teil nächtliche Vergnügungszonen sind. Allein in diesem Herbst gab es schon 3 Tote durch Messerstecher. Objektive Daten, ob es eine auffällige Zunahme von Gewaltdelikten unter Jugendlichen gibt, kann die Polizei nicht liefern, doch ist die Wahrnehmung von Gewalt gestiegen. Dennoch, so ein Polizeisprecher, sei die Gewaltbereitschaft und die Störungen der öffentlichen Ordnung und Nachtruhe durch Jugendliche stark gestiegen. Normale Leute stecken sich kein Messer in die Tasche, wenn sie am Wochenende zum Feiern nach draußen gehen. Dies tun Individuen, die von vornherein Gewalt provozieren wollen oder mit Gewalt rechnen, sagt der Polizeisprecher, als man ihn auf den Ausdruck Messerkultur anspricht, den der für die Sicherheit zuständige Teniente de Alcalde von Barcelona, Albert Patier, in die Debatte geworfen hat, dies angesichts der erstochenen jugendlichen Marokkaner Intensivtäter in diesem Herbst. Diese sogenannte Messerkultur beunruhigt auch den Nachtkneipen- und Diskothekensektor. Man fordert Metalldetektoren, mehr Polizeistreifen und Durchsuchungen von Verdächtigen. Die Guardia Urbana Polizei wird aus diesem Grund 52 transportable Metalldetektoren erhalten. Diese Detektoren sind schnell und unkompliziert einzusetzen, besonders in nächtlichen, unübersichtlichen Zonen. Man muss den Verdächtigen nicht mehr minutenlang, so der Teniente Alcalde, an der Wand zum Filzen bzw. Durchsuchen festhalten. Nach Patier ist nicht nur Barcelona von der Messerstechereikultur betroffen, das gleiche Bild habe man auch in anderen Großstädten des Landes wie Bilbao oder Madrid. Niemandsland, das freie Radio in Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. 91.4 a Barcelona. Barcelona, Stadt der Hunde. Das Rathaus wird in Kürze das Dekret verabschieden, auf das alle Hundebesitzer warten oder das sie fürchten. Das Dekret heißt ZUC. ZUC, Zonas de Uso Compartido, das sind Zonen der geteilten Nutzung. Also 4-Beiner und 2-Beiner dürfen da rumlaufen. Es geht darum, wo man in Zukunft Hunde in der Stadt an die Leine nehmen muss. Etwa 180.000 Hunde sind vom Tierärzteverband in Barcelona und Vororten registriert. 173.584 von ihnen im Stadtbereich. Alle sollten theoretisch gemeldet sein und einen Chip tragen, doch sind laut Rathausdaten bei den Behörden nur 75.000 registriert. Alle diese Köter konnten sich bisher frei im Stadtraum bewegen, mit Ausnahme von gefährlich angesehenen Rassen. Nur letztere müssen immer an der Leine gehen und einen Maulkorb tragen. Spielplätze sind diesen Tieren verboten. Bald jedoch dürfen Hunde nur noch in ca. 100 besonders gekennzeichneten Zonen frei umherlaufen, in 73 Stadtbezirken insgesamt. Bisher gibt es keine Einschränkungen für freilaufende Hunde. Sie können ohne Leine umherlaufen, vorausgesetzt, Herrchen und Frauchen sind im Blickkontakt und so weiter. Der ZUC, dieses sogenannte ZUC-Dekret, wird nun Zonen und Uhrzeiten festlegen, in denen die Vierbeiner weiterhin ohne Leine umherlaufen dürfen, aber eben nicht überall. Und zu jeder Zeit. Barcelona, Hauptstadt der Rockmusik. The Who werden nun endlich nach Barcelona kommen und dort auftreten. Und zwar am 14. Juni 2023 im Palau Sant Jordi. Die sogenannte Schmach von 2006 soll endlich ausgelöscht werden, als ein Who-Konzert wegen mangelndem Kartenverkauf abgesagt werden musste. Es sollen nur 3.000 Karten für eine Auslastung des Raumes von 18.000 gewesen sein. Die Gruppe spielte damals in Madrid, Zaragoza, Bilbao, stets vor vollem Haus. Nur in Barcelona hat es nicht geklappt. Also fragt man sich, warum funktionierte das hier in Barcelona nicht? Eine Stadt, die sich so viel auf ihre Rockkultur und Begeisterung für Rockmusik einbildet. Stones, Beatles, alle waren schon hier. Ein harter Schlag damals. Möglich, dass der Rockmythos The Who sich mittlerweile in den Herzen und Seelen der Rockfans eingenistet hat. Entscheidend wird sein, ob The Who sich Publikum unter 40 Jahren hat gewinnen können, wie die Rolling Stones etwa oder AC/DC. Auch die Tatsache, dass Barcelona die einzige Stadt in Spanien sein wird, wo The Who auftreten werden, hilft hier natürlich. Fans aus allen Regionen Spaniens werden natürlich anreisen, um Roger Daltrey und Pete Townsend noch einmal live zu erleben. Live heißt ja bekanntlich übersetzt lebendig. Beide sind nämlich schon an die 80. Bleiben wir beim Thema Kulturstadt Barcelona. Die 28. Manga-Barcelona-Messe oder der Manga-Kongress hat stattgefunden, und zwar im Salon der Fira Gran Vía in L'Hospitalet. Und der Besucherstrom hat alle Erwartungen der Veranstalter übertroffen. Ziel war es, die Zahl von 2019 vor der Pandemie von 152.000 Besuchern und Besucherinnen zu erreichen. Sie wurde übertroffen. 163.000 kamen, um in ihren schrägen Verkleidungen im Stile der Manga-Comics durch die Messehallen zu spazieren. Sie hatten immerhin 82.000 Quadratmeter zur Verfügung. Auch zeigte sich die Direktion mit den Verkaufszahlen höchst zufrieden. Und die Direktorin Meritxell Puig lobte, dass man immer mehr Manga-Comics auch auf Katalanisch bekommen könne, was den Verlagen Planeta Comics und Norma Editorial zu verdanken sei. Katalanisches Labyrinth 2. Ein vielsagendes Bild gab es am Dienstag, dem 13. Dezember, im katalanischen Regionalparlament zu sehen. Der greise Ex-Präsident der Generalitat, Jordi Pujol, 92 Jahre alt mittlerweile, wurde von der abgesetzten Ex-Parlamentspräsidentin Laura Borràs an der Hand in den Plenarsaal geführt. Es gab einen Festakt zum 90. Jahrestag des Bestehens des katalanischen Regionalparlaments. Oder autonomen Parlaments, wie es heißt. Der wegen zahllosen Korruptionsaffären unter Anklage stehende Jordi Pujol, dessen clanartige Familie als kriminelle Vereinigung von der Staatsanwaltschaft klassifiziert wird und noch verschiedene Prozesse anhängig hat, war unter den Independentistas-Parteien Junts und CUP willkommen und konnte sich auf der Besuchertribüne hinsetzen. Laura Borràs, eine Art Krachnudel-Aktivistin des katalanistischen Sezessionismus, beklagte, dass dem korrupten Pujol nicht genug Huldigung entgegengebracht wurde. Diese Frau sieht die Korruption natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel. Für sie ist das Geld, das man in Katalonien gelassen habe. Egal, ob das auf Konten in Steuerparadiesen abgezweigt wurde oder in Andorra geparkt oder zu privaten Zwecken im Clan verteilt wurde. Es ist in Katalonien geblieben, heißt es immer wieder. Gut, jedenfalls, zu der ersten Plenarsitzung am 6. Dezember 1936 gab es hier in Katalonien indes etliche fundamentale Unterschiede. So saßen die Volksvertreter nicht, wie heute, im Halbkreis in Parteiblöcken, sondern in einem Viereck sich gegenüber, wie im britischen Parlament etwa. Die Zahl der Abgeordneten war damals 85, unter ihnen keine einzige Frau. Heute sind es 135, Achtung, 48% von ihnen sind Frauen. Jedoch dauerte dieses erste katalanische Parlament nur kurz. Schon im Oktober 1934 wurde es bis Februar 1936 wegen der Bienio Negro-Unruhen und kurz darauf 1936 wegen des beginnenden Bürgerkrieges durch die Erhebung der Truppen von General Franco ausgesetzt. 254 Sitzungen gab es insgesamt, 123 Gesetze wurden beschlossen. Thema Weihnachtsstadt Barcelona. Die Pessebre, genannte Weihnachtskrippe auf der Plaza Sant Jaume, ist wieder da. Aber Achtung, alle Jahre wieder gibt es die berühmt-berüchtigte Krippe mit dem Christkind in der Wiege im Stall auf der Plaza Sant Jaume zwischen Rathaus, Meerseite und Generalitat bergwärts. Nach allem, was man in den letzten Jahren und in all den Jahren schon gesehen hat, an Konzept- und Modern-Art-Krippen, gibt es dieses Jahr was ganz Modernes oder Verrücktes oder Absurdes, je nach Geschmack. Es wird zwischen Freitag, dem 16. Dezember und Freitag, dem 5. Januar, keine physische Installation der Heiligen Familie geben, sondern etwas ganz Durchgeknalltes. Ein Videomapping wird auf die Fassade des Rathauses projiziert, das vom Publikum manipuliert bzw. modifiziert werden kann. Das Ganze soll interaktiv sein und vom Laufpublikum mittels eines QR-Codes beeinflusst werden. Seit 61 Jahren existiert nun die Tradition, vor dem Rathaus eine Geburtsszene des Christbabys darzustellen. Wie gesagt, man hat schon viel gesehen, Traditionelles und Klassisches, Konzeptuelles, Ausgeflipptes, aber auch allerhand, wie gesagt, konzeptuellen Klamauk und Geschmacklosigkeiten. Die Idee soll nun dieses Jahr sein, die Tradition soll erhalten bleiben und zugleich wolle man dem Geschmack der technologischen, jüngeren Generation entgegenkommen. Meiner Meinung nach fördert das nur den weiteren Gebrauch des Handys. Die Leute gehen also vorbei, starren minutenlang auf ihr Handy, versuchen da irgendwelche Apps zu finden, die zu beeinflussen und so weiter. Und machen dann wieder Fotos von dem, was sie da gemacht haben und schicken die um die Welt. Und so geht das immer weiter. Die Leute leben immer mehr in ihren Handys. Das ist unsere Kritik. Barcelona, Stadt der Armen. Área Metropolitana de Barcelona, AMB. Das Gremium, das über das Funktionieren der Stadt wacht, hat nun einen Plan, den Plan Urbano gegen die Armut in den Stadtvierteln Barcelonas vorgelegt. Circa 10 Millionen Euro an Subventionen, exakt 9,805 Millionen, sollen in 20 Projekte in 14 Stadtteilen und Gemeinden im Großraum Barcelona investiert werden. Ziel des Plans ist es, soziale Ungleichheiten abzuschaffen bzw. zu mildern oder die Lebensverhältnisse der Bürgerinnen und Bürger in Zonen zu unterstützen, in denen markante Armut herrscht. Zonas vulnerables heißt das, verwundbare Zonen. Man vermeidet ja gerne den Ausdruck arm, Armut, arme Leute. Die Projekte zur Erlangung dieses Zieles werden von den Rathäusern der Stadtbezirke vorgeschlagen. Wie gesagt, 20 in 14 Stadtteilen wie Badalona, Barberà del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, L'Hospitalet, Sant Boi, Sant Joan d'Espí, Santa Coloma und anderen. Armutszonen beseitigen und territoriale Ungleichheiten abschaffen ist das Ziel. Es soll hier im sozialen Bereich direkt mit den betroffenen Personen gearbeitet werden. Vier Bereiche sind geplant: Erziehung, sozialer Zusammenhalt, digitale Bresche, wie das heißt, und soziale Anpassung. Wie das konkret aussehen soll, wird sich zeigen. Da gibt es noch nicht viel Informationen drüber. Doch ist Folgendes vorgesehen: Sozialarbeit mit alten Menschen, Frauen, Immigranten, Jugendlichen, die Probleme mit Einsamkeit, Drogen, Gewalt und Armut haben. Es werden Coaching-Kurse veranstaltet und viel Betreuungspersonal eingesetzt. Barcelona, Selbstmordstadt. In Katalonien werden in Zukunft Lehrer und Dozenten speziell dazu ausgebildet, der stark angestiegenen Welle von Selbstverletzungen und Selbstmorden unter Schülerinnen und Schülern entgegenzuwirken. 27% aller Jugendlichen und Kindern zwischen 11 und 18 Jahren haben sich schon einmal selbst verletzt. Die Conseillers de Salut und Education, das heißt Erziehung und Gesundheit, die Zuständigen der Generalitat für Gesundheit und Erziehung, haben hierfür einen Leitfaden für Lehrkräfte herausgegeben, um suizidale Verhaltenssymptome bzw. Anzeichen für Suizid und Selbstverletzungen präventiv zu erkennen. Unter anderem heißt es da, dass die Lehrkräfte niemals einen Schüler oder eine Schülerin allein lassen sollten, weder im Klassenzimmer noch im Schulgebäude, wenn er oder sie zuvor Selbstmordabsichten erwähnt haben. Sie sollten fernerhin sofort 061 anrufen und ebenfalls sofort die Familie informieren. Auch bietet der Leitfaden gegen suizidales Verhalten Alternativen zu Selbstverletzungen an. So sollen die negativen Empfindungen der Kinder anders kanalisiert werden, etwa durch Laufen. Zwischen 2017 und 2022 haben sich laut Angaben des Ministeriums allein in Katalonien 53 Minderjährige das Leben genommen. Barcelona, Radiostadt. Am Abend des 14. Dezember, Mittwoch, wurden im Liceo von Barcelona die renommierten Premios Onda, das sind die Radiopreise von Radio Onda, verliehen. Es war die mittlerweile 69. Ausgabe dieser Gala, die einmal im Jahr Preise an Radiomacher, Radiojournalisten und Programme vergibt, die laut Statuten sich durch ihr Talent auf dem Gebiet der audiovisuellen Medien verdient gemacht haben. Die Statue ist ein schön aussehender Pegasus. Stilisiert natürlich. Es wird von den Journalisten und Journalistinnen eine journalistische Qualitätsarbeit verlangt, die Wahrheit und Nähe zum Ereignis fordert und sich vom polemischen Geschrei in den Medien fernhält. Preisträger für die beste journalistische Radioarbeit ist dieses Jahr der Journalist Carles Francino. Bürgermeisterin Ada Colau gab die Gastgeberin, die Sängerin Luz Casal und weitere Künstler und Künstlerinnen boten den musikalischen Unterhaltungsrahmen. Lohnraub und Arbeitsarmut. Der durchschnittliche monatliche Lohnverlust beträgt in Spanien laut statistischem spanischen Amt 95 Euro auf einer Lohnbasis umgerechnet von 1.138 Euro. Hauptberechnungsbasis ist die hohe Inflationsrate, die im Durchschnitt 8,9% beträgt. Der Sektor mit der höchsten Preissteigerungsrate ist der Hotel- und Gaststättensektor, wo die Steigerungsrate der Preise 12,1% im Durchschnitt beträgt. Die Steigerung der Lohnkosten in den Betrieben wird auf die Mehrbeschäftigung zurückgeführt bzw. der Personalerhöhung und nicht auf Lohnerhöhungen. 4,2% gibt das Statistische Bundesamt hier an. Niemandsland, terra de ningú, una veu lliure en un món poc lliure. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Niemandsland. Es weihnachtet in der Katalanenhauptstadt. Die Türme der Evangelisten Markus und Lukas auf der Sagrada Familia Kirche leuchten im hellen Weihnachtsglanz. Am vergangenen Freitag, dem 16. Dezember, wurden die Turmbeleuchtungen nach einem Weihnachtskonzert eingeschaltet. Die beiden 135 Meter hohen Türme erleuchten sich jeden Tag bis zum 8. Januar zwischen 18 und 22 Uhr. Der Stern ist ebenfalls dann zu sehen. Wohnhölle Barcelona. Umstrittene Hausräumung im Bezirk Les Corts in Barcelona. Wenn es schon eure Arbeit ist, Leute aus diesem Gebäude zu schmeißen, dann weint wenigstens, damit ihr zeigt, dass ihr eure Arbeit nicht gerne tut und nicht genießt, rief eine Anwohnerin der Polizeitruppe zu, den gefürchteten Antidisturbios, als sie am Sonntagmorgen des 18. Dezember ein städtisches Gebäude in der Nummer 46 der Calle Montalegre gewaltsam räumten. Kurioserweise ist das Gebäude zum Abriss vorgesehen, um modernen Sozialwohnungen auf dem Grundstück Platz zu machen. Die sollen da gebaut werden. Doch verschiedene Bürgerbewegungen und Anwohnervereine widersetzen sich diesem Plan. 26 Aktivistinnen und Aktivisten wurden einer nach dem anderen aus dem Gebäude gezerrt von der Polizei. Mit großer Gewalt zum Teil. Seit ein paar Wochen wohnen hier 4 Familien mit 6 minderjährigen Kindern, erklärt Lauda von der Gruppe Habitatge de les Corts. Bislang wurde niemandem von ihnen Ersatzwohnraum angeboten. Unter den Aktivisten befand sich auch Carles Rieda, der Abgeordnete der linksgerichteten KUP. Thema Alarm, Alarm, Notstand in den katalanischen Kinderkliniken. Die Ombudsfrau des Volkes, La Síndica de Greus de Catalunya, beklagte am Freitag das Fehlen von politischen Strukturen zur medizinischen Versorgung der allerjüngsten Patienten und Patientinnen in Katalonien. Nur die Hälfte aller Kinder mit mentalen Problemen und physischen Behinderungen erhalten die ihnen zustehende medizinische und klinische Betreuung. Dies geht aus dem jetzt veröffentlichten Bericht des Síndic de Greus Ombudsfrau Esther Jiménez Salinas hervor, der Informe Bericht über die Rechte der Kinder 2022 heißt. Überall herrsche Mangel wie noch nie bei der Versorgung der Kinder aus armen Familien, Vulnerables, wie es heißt, die verwundbaren Familien. Die Ursachen seien neben dem Fehlen sozialpolitischer Strukturen und Programme die Krise von 2008, die Pandemie und der Ukraine-Krieg. Darauf lässt sich das angeblich zurückführen. So warten etwa 66.000 Kinder auf einen Termin für einen Arztbesuch, für einen Besuch beim Kinderarzt hier in Katalonien. Die Zahl der von Armut bedrohten Kinder ist zwischen 2016 und 2021 um 14,9% gestiegen. In den letzten 15 Jahren ist das in Katalonien ein Anstieg von 348.600 auf 400.400 Kindern. Der Bericht enthält eine Reihe von Empfehlungen zur Verbesserung der Situation. Dies sind im Grunde klassische Forderungen wie eine bessere Schulerziehung durch verbesserte Lehr- und Lernstrukturen, das heißt auch mehr Lehrer angesichts der hohen Zahl bei Schulabbrechern, mehr Familienhilfen und Hilfen im außerschulischen Bereich, kleinere Unterrichtsklassen, eine bessere pädiatrische Versorgung der Kinder durch mehr Kinderärzte und qualifizierte medizinische Einrichtungen. Niemandsland Kinowelten. Hässliche kleine Menschen und elegante, edle, blaue Riesen. Das sind die Wesen in Avatar, The Way of Water, der Weg des Wassers oder der Wasserweg. Denn um sein Publikum nicht zu langweilen, hat Regisseur James Cameron 13 Jahre nach dem ersten Avatar-Film den zweiten zum Hauptteil, zum größten Teil, unter Wasser gelegt. Damit man nicht immer dieselben Szenen wiederholen muss, wo die durch die Luft fliegen auf ihren urvogelartigen Kampfsportvögeln. Man begegnet in diesem Film einem Besessenen, der allerdings einem großen Widerspruch unterliegt, nämlich mit höchstem technischen Aufwand eine heile Natur zu feiern, die man nur am Computer erzeugen kann. Der Reihe nach, worum geht's in Avatar? Erst einmal der Inhalt. Der ist dürr und könnte in einer kleinen Herz-Kino-Geschichte erzählt werden. Es geht nämlich um väterliche Fürsorge, familiäre Freuden und ja, alle Gefühle, die dazugehören. Das ganze Pack bekommt man hier. Für James Cameron, den US-Regisseur, ist es eine der Hauptinspirationsquellen zu dem 3D-Meeresabenteuer Avatar, The Way of Water, das am 14. September, ich nehme an, in allen Kinos der Welt anlief. We cannot let you bring your war here. Outcast, that's all they see. I see you. Ja, das sind die kleinen privaten Träume, aber das stimmt nicht. Diese Themen sind riesig, wenn man doch eigentlich über einen geschätzt bis zu 350 Millionen Dollar teuren Film sprechen will, dessen neu entwickelte Technik über die Zukunft des großen Hollywood-Kinos mitentscheiden wird. Aber eben nur auf den ersten Blick. Der Regisseur James Cameron ist 68 Jahre alt und er hat wie kein anderer Blockbuster-Regisseur das Verhältnis von Mensch und Maschine zum Thema gemacht. Und er hat in seinem Film auch immer wieder dazu geforscht, wie man das Menschsein maschinell simulieren kann. In dem dystopischen Schlachtengemälde Terminator 2, Terminator 2 von 1991 treffen Roboter mit Seele auf Menschen, die ihre verloren haben. In seinem atlantischen Untergangsepos Titanic von 1997, Titanic, kämpfen Schiffsreisende ums Überleben, während im Hintergrund die gigantische Attrappe des einst größten Stahlkolosses der Weltmeere versinkt. Für den ersten Teil von Avatar von 2009 erfand er eine 3D-Parallelwelt, bevölkert von in Teilen am Rechner erzeugten, unschuldigen blauen Wesen, in deren digitale Hüllen das emotionale Spiel von Schauspielern eingearbeitet ist. Avatar gilt mit einem Einspielergebnis von 2,9 Milliarden Dollar als ertragreichster Film aller Zeiten. Nach gut 10-jähriger Entwicklungszeit steht der zweite Teil unter so hohem Erwartungsdruck wie wohl kein Hollywood-Film zuvor. Cameron versucht, diese Erwartungen zu erfüllen, indem er die Mimik seiner blauen Helden mittels eines über Jahre ausgefeilten Performance-Capture-Verfahrens verfeinert hat und sie nun in einer dreidimensionalen Wasserwelt ums Überleben kämpfen lässt. Anspruch und Versprechen seines neuen Films ist es, die gesamte menschliche Gefühlspalette zu zeigen und dazu in einem bis zur kleinsten Koralle und bis zur fernsten Schaumkrone perfekt simulierten Ozean. Before your birth and after your death. This is our home! I need you with me. And I need you to be strong. Strong heart. 3,5 Stunden ist eine Zumutung und ich rate allen Leuten, die sich langweilen bei dieser Art von Kino, nicht hinzugehen. Für alle Leute, die sich begeistern lassen und die 3D-Brillen akzeptieren, die man da 3 Stunden und 15 Minuten auf hat, ist das ein, ja, herrliches Kinoerlebnis. Avatar, The Way of Water. Die Handlung ist simpel gestrickt, 13 Jahre nach dem ersten Film. Es ist die ewig neu erzählte Kolonialgeschichte, aber politisch korrekt erzählt aus der Perspektive der Eingeborenen, die man heute Indigenen nennt. Wieder einmal fallen Soldaten und Wissenschaftler von der Erde auf den Planeten Pandora ein und setzen den indigenen Bewohnern im Urwald zu. Also Cowboys und Indianer und der weiße Mann mit seinem eisernen Ross. Das blaue Heldenpaar, Sam Worthington und Zoe Saldana, die spielen das, hat mittlerweile Kinder und flieht zu einem befreundeten Stamm. Das könnten jetzt die Apachen sein oder die Comanchen oder die Shoshonen, der im und mit dem Meer in perfekter Harmonie lebt. Um dort zu leben, müssen sich das Paar und ihre halbwüchsigen Kinder die Schwimmfähigkeiten und Atemtechniken der anderen aneignen. Ich habe einmal gezählt, im zweiten Teil des Films ist die Familie dermaßen in Gefahr, dass man bestimmt an die 100 Mal den Ruf der Kleinen hört, Mama, Mama, Mama. Man merkt also direkt, es ist ein Film für die ganze Familie. Es ist trotzdem schön. Ich will das nicht runterreden. Es ist einfach bezaubernd. Man kann diesem Film, sobald man da drin sitzt, nicht ausweichen. Und die 3 Stunden und 15 Minuten sind absolut nicht langweilig. Im Gegenteil. Es ist spannend erzählt und es ist einfach umwerfend. Wie gesagt, am Ende dieses 3-stündigen Ozeanpanoramas, wenn noch einmal die Imperialisten von der Erde mit ihren Hightech-Waffen im Meeresparadies eintreffen, gibt es natürlich wieder eine epische Karambolage von Mensch und Maschine. Das kracht nur so, wenn ein Riesenwalfisch oder eine Walfischart auf dieses Kampfpanzerschiff der Invasoren knallt. Der Spiegel sagt hierzu noch einmal zum Schluss, es liegt natürlich eine enorme Ironie darin, dass mit Cameron ausgerechnet der Typ mit dem größten Maschinenpark Hollywoods die zärtlichste Naturbeschwörung des Popcorn-Kinos hervorbringt. Cameron muss bei allem heiligen Ernst, mit dem er in einem Spiegel-Interview über Umweltprobleme und Konsumkritik spricht, selbst darüber lachen. Er sagte dann, schon absurd, wir nutzen riesige Server, haben im Studio gigantische Computerwände stehen und setzen auf die teuerste Cutting-Edge-Technology, um dann von einer Welt zu erzählen, die technologiefrei ist. Haha. Aber das sei nun mal der Widerspruch, den man aushalten müsse. Think I'm crazy, but I feel her. I hear her heartbeat. She's so close. Und hiermit möchte ich mich verabschieden, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich wünsche Ihnen gesegnete, ruhige, angenehme, schöne, liebevolle, freundliche und freundschaftliche Weihnachtsfeiertage. Machen Sie es gut, werden Sie glücklich, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, falls Sie es noch nicht sind. Und genießen Sie das Leben. Bis in 14 Tagen, Ihr Detlef Jeskatz. Die heutige Sendung lässt sich leicht auf dem Computer oder auf dem Handy nachhören oder beziehungsweise runterladen unter www.detlefjeskatz.de. niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, agur, adeo. Singt auf schneeigen Schwingen die Tannen duftende Nacht. Da schwebt beim Scheine der Kerzen ganz leis nur kaum, dass du's meinst. Durch arme, irrende Herzen der Glaube ganz so wie einst. Du weinst, die Glocken erklingen, es singt in festlicher Pracht. Herab auf schneeigen Schwingen die Tannen duftende Nacht. Du fließt die Freude und weinst, der Kindheit gedenkst du mit Sehnen, wo wär's noch so wie einst. Du weinst, die Glocken erklingen, es singt in festlicher Pracht. Auf schneeigen Schwingen die Tannen duftende Nacht. Herab auf schneeigen Schwingen die Tannen duftende Nacht. Die Tannen duftende Nacht.